Ja, willkommen wie immer an dieser Stelle zum Sunday Service mit viel neuer Musik. Eben zum Beispiel gab es einen gewissen Bill Ryder Jones, hat früher mal bei The Coral mitgespielt, kommt aus Liverpool oder zumindest treibt er sich dort rum, aufgewachsen, so ein bisschen abseits davon. Und ja, hat letzte Woche hier mit West Kirby County Primary unsere Platte der Woche gestellt, das Album gerade eben erschienen, eine ganz tolle Platte, ganz anders als die Sachen, die er vorher teilweise gemacht hat. Da gab es auch mal eher so cineastische, ruhige Klaviergeschichten, jetzt also hier eine Platte, die ja Pop in Großbuchstaben buchstabiert, manchmal auch so Richtung Pavement und den Indie-Kram aus den USA so ein bisschen hinschielt, aber hier toll gemacht auf jeden Fall. Bill Ryder Jones, von ihm hörten wir den Song Catherine and Huskisson. Heute in der Sendung gibt's Musik von alten Helden. Dabei sind 12 Driver, die nach langer, langer Zeit eine neue Platte veröffentlicht haben. Dann sind Beat Happening am Start mit einer neuen Platte, allerdings mit altem Material. Die Band ja vor 30 Jahren mit ihrem Debütalbum damals. Außerdem gibt's Musik von Bill Wells, der Jazzer aus Schottland, mit neuer Musik, mit Freunden zusammen. Und es gibt auch was Neues von Hurricane Number One, die Band ja auch eigentlich aus den 90er Jahren aus England, jetzt mit einer neuen Platte am Start nach langer, langer Pause. Hier geht's aber erstmal weiter mit Sun Little. You dip your toe, get in, get wet. You make me feel like I'm somebody else. Split right down the middle here. Feel my alter ego's ear. Whispering lips that kiss me here and here. You stay in bed, I hit the gym. Play hard to get, I have you yet. Right down the middle here. Feel my alter ego's ears. Whispering lips that kiss me here and here. Baby, love the flame. Without air, it fades away, baby. Fire built, all blood is spilt. You see the ground turn red and run. You fill me up, been feeling down. You make my head spin round and round. Split up right down the middle here. Feel my alter ego's ears. Whispering lips that kiss me here and here. Cautious and apologetic at highways and all bases spent. Spin right down the middle here. Feel my alter ego's ears whispering. Lips that kiss me here and here. Also hier Sun Little, hinter diesem Namen verbirgt sich Aaron Livingston, der kommt aus Los Angeles, hatte dort auch schon mit Leuten wie The Roots oder RJD2 kollaboriert, da wahrscheinlich dann einen ganz anderen Sound gemacht, nicht so rockig, kann ich mir vorstellen. Das Album Sun Little ist gerade eben erschienen und ja, der Song Toes war hier zu hören von diesem Künstler aus den USA. Ja, ich hatte anfangs gesagt, dass alte Helden heute in der Sendung am Start sind. Alte Helden Nummer 1 sind Swerve Driver, die Band aus Oxford, hat ja bestimmt 10 oder sogar noch mehr Jahre Pause gemacht. Jetzt sind sie zurück mit einer neuen Platte, I Wasn't Born to Lose You, erschien schon im Frühjahr, glaube ich, habe sie aber jetzt erst in die Finger bekommen. Und von daher beide Daumen nach oben und von daher hier Musik ab mit Swerve Driver. For a Day Like Tomorrow. Swerve Driver hörten wir, der Song vom neuesten Album I Wasn't Born to Lose You. Swerve Driver wurden Ende der 80er Jahre in Oxford gegründet und damals in der Euphorie der britischen Weeklies dem Shoegazer-Sound zugeordnet. Wahrscheinlich war ihre Platten bei Creation Records erschienen, wo auch Bands wie My Bloody Valentine, Slowdive, Ride oder auch die Telescopes den Sound der Stunde, diesen Shoegazer-Sound, diktierten. Aber Swerve Driver klang damals auch immer schon sehr viel rockiger, mehr nach amerikanischen Songwritern, mehr an Grunge angelehnt als nach britischem Pop. Songs wie Son of a Mustang Ford oder auch Rave Down haben sich über die Jahre zu Klassikern entwickelt. Und an dem wird sich die Band um Adam Franklin messen lassen müssen. Ihr wisst, was ich meine. Nach vier Alben und Zerwürfnis mit der Plattenfirma war damals nach gut 10 Jahren Schluss. Ende der 90er Jahre, Swerve Driver lösten sich auf. Adam Franklin ging anderen Projekten nach, Toshack Highway zum Beispiel, auch das Sophia Collective, da war er mit dabei. Und 2008 ging die Band wieder auf Tour für so eine Reunion-Geschichte. Und jetzt 2015, das neue Album I Wasn't Born to Lose You, kann nahtlos an die vorherigen Alben anknüpfen. Ganz, ganz tolles Werk. Hier nochmal Swerve Driver mit Setting Sun. Swerve Driver mit ihrem Song Setting Sun vom neues Album I Wasn't Born to Lose You kann nahtlos, wie gesagt, an die alten Erfolge, an die alten Sounds, an die alten Songs anknüpfen. Und Adam Franklin, Kopf dieser Band, ist wirklich ein ziemlich großartiger Musiker, auch so persönlich sehr, sehr nett. Und den kann man gerne mal unterstützen und auf die Schulter klopfen für das, was er musikalisch so macht. Natronic als nächstes, das ist das Projekt von Nate Brenner, ansonsten Mitglied bei Tune Yards, aber dort eher so im Hintergrund. Als Natronics tritt er sozusagen ins Rampenlicht, so muss es heißen. Mr. Divine heißt sein neuestes Album, dürfte die zweite Platte sein, die er als Mr. Divine veröffentlicht, die als Natronics veröffentlicht, so muss es heißen. Was ist eigentlich los mit mir heute Abend? Egal. Hier kommt er mit I Don't Remember. Don't Remember, das war ein Song von Natronix von dem Album Mr. Divine. Bei TuneYards ist er für den Bass und Synthesizer verantwortlich. Hier macht er alles komplett alleine, hat aber auch ein paar Freunde eingeladen, die ihn ausgeholfen haben im Studio. Keine bekannten Namen dabei, von daher kein Name-Dropping, aber so alles ganz alleine macht er dann natürlich auch nicht. Gibt ja auch genügend Leute, die vielleicht einiges besser können als man selbst. Die kann man dann auch gerne mal ranlassen. Aber ansonsten eine schöne Platte, die ja gar nicht so durchgedreht ist, wie man eigentlich vermuten könnte bei seinem Background. Das ist dann manchmal auch ganz angenehm, so überrascht zu werden. Dira Dorian, hinter diesem Projekt verbirgt sich Angel Dira Dorian. Die war früher mal Bassistin, auch manchmal Sängerin bei den Dirty Projectors. Hat auch mal zwischenzeitlich bei Evitaire's Slasher Flicks ausgeholfen, dem Seitenprojekt von Animal Collective's Evitaire. Hat auch mal mitgesungen bei Flying Lotus bei einem Song. Und jetzt eine Platte veröffentlicht mit dem Titel The Expanding Flower Planet. Dira Dorian kommt hier mit dem Song Violet Minded. Thank you. Den Sunday Service und das gerade eben waren instrumentelle Klänge von Tommy Guerrero, der hat früher mal in den 80er Jahren bei der Bones Brigade mitgespielt, so ein Skateboard-Team aus der San Francisco Bay Area. Den Sport hat er inzwischen zumindest professionell an den Nagel gehängt und seitdem macht er Musik und auch Mode, ein bisschen als Designer tätig hier und da. Ja, und mit Perpetual ist gerade eine neue Platte von ihm rausgekommen, 15, 16 Songs drauf, alle instrumentell und alles ein bisschen Richtung Wüstenromantik gehalten, wie gerade eben hier zu hören bei The Silence of Thunder. Hier nochmal Tommy Guerrero mit Throwing Stones at the Moon. Na, viel Spaß dabei. Tja, die Vertonung des Steinewerfens Richtung Mond, Throwing Stones to the Moon, das war Tommy Guerrero, der Song vom neuen Album Perpetual. Ja, und schon spannend, was aus so ehemaligen Skateboard-Leuten alles so werden kann. Musikalisch würde ich immer denken, eher dreckiger, lauter Punk, aber hier dann doch musikalisch eine ganz andere Richtung. Ja, Titelthema der Sendung Alte Helden. Der erste Teil waren ja Swerve Driver mit Adam Franklin, der zweite Teil kommt jetzt mit Reckless Eric, hier kommt er mit Boyband. A boy band had their 15 minutes, metamorphosed into men, then disappeared from view. They faded out, most like one of their own records on the radio. While the DJ talked about something else, and the public moved along. Two of them held up the filling station. They were caught on camera on the CCTV. Familiar faces on the backside of fame and lucky day. Detectives who watched the video tape said, hey, we've seen these two before. Cinema on TV. Down they went. The other one had a solo career, 12 big hits in just 3 years. My two LPs that didn't sell, they didn't quite gel. But he did very well on the residuals and retired to country life until the money ran out. Den Song Boyband von Reckless Eric von seinem neuesten Album America. Reckless Eric ist englischer Künstler, englischer Musiker, geboren 1954, ist er auch schon locker über die 60 Und er hat vor allen Dingen in den 70er Jahren ist er bekannt geworden mit ein paar Singles, die er veröffentlichte damals. Eher noch so Rock'n'Roll, Punk, New Wave Geschichten, die er gemacht hat. Und ja, ist immer mehr zum Songwriter geworden, hat ein paar tolle Alben veröffentlicht. Viel waren es nicht. Letzte Platte auch schon locker 10 Jahre her. Deshalb ja ein großes Hallo für diese neue Platte America, die ja sich nach klassischem Songwriting anhört. So ein bisschen nach Jonathan Richman, so ein bisschen nach Lonesome Cowboy hier und dort. Und auf jeden Fall gute Songs drauf, die man sich anhören kann. Hier nochmal Reckless Eric mit Up the Fusillage. I'm a long way from turning left of the door, but I'm working my way up the fuselage, and this recent and quite unexpected upgrade is a testament to the current trend. Faster than a speeding bullet, bad news traveling at the speed of light, from coast to coast and over the rainbow, moving undercover on a tired night. I'm sitting on an airline seat on top of some metalwork and a 6 mile drop, and I can hardly even contemplate this, so I think I better stop. Faster than a Fusillage, so wird es ausgesprochen. Das war Reckless Eric, der alte Held ist zurück mit neues Album America, und auf jeden Fall mal reinhören. Eine ganz warme Empfehlung hier an dieser Stelle vom Sunday Service. Nico Yargin ist ein Künstler aus Nordkalifornien, dessen Debütalbum mit dem Titel What a Tease erscheinte Anfang, oder zumindest im Januar, also Anfang 2016. Ich baue für euch schon mal eine Single daraus, die ist wirklich sehr schick. Just Tell Me, hier kommt Nico Yargin. Tja, das hat er hier ganz schick gemacht. Just Tell Me von Nico Jargen. Debütalbum folgt dann Anfang nächsten Jahres, nicht mehr so lange hin. Und ja, ich glaube, so langsam geht es eh zu Ende hier mit neuen Veröffentlichungen für 2015. Man kann sich langsam schon mal abschütteln und aufs musikalische neue Jahr einstellen. Aber ein paar Sachen habe ich dann doch noch vor euch. Die Sleaford Mods, eine Band aus Nottingham, habe ich gerade erst vor kurzem live sehen können. Machen ja zu zweit Musik. Jason Williamson macht eher so Spoken-Word-Geschichten und werden vertont von Andrew Fearon. Der programmiert die Beats und steht hinter seinem Rechner und tut noch nicht mal so, als ob er irgendwas macht. Drückt einfach nur Start und Stopp und hat nebenbei eine Bierflasche in der Hand. Ganz sympathisch gemacht das Ganze. Hier kommen sie mit Live Tonight, die Sleaford Mods. Smell of mist on curbs near the beer garden at night. I like the taxis, cars, motorbike, pedestrian walkways. What if the council want a no traffic zone? That's sound, mate. Good with me. I got a latte on. I'm easy. Undercover of the night. Telecaster, pirate wanker, ICs, arthritis. Yes, please. I look like the Michelin man. Yammed up on antibiotics, nanny. Is that your auntie? What'd you bring your fucking auntie for? What's he gonna do? You ain't got permission to, unless I give it to you, to open your mouth. I want you to unplug the till from the canteen upstairs, bring it down here, plug it in, and start dishing fucking refunds out. Live tonight. Live tonight. Live tonight. Every night. Live tonight. Back on the phones in 2 years. Real music, real chorus, no tears, no fears. I'll end up mumbling away in the waiting room about the SAS, mate. Dirty neck barn from the last post, the pub next to the church. It's all right, blokes and smokes. It's all God and an eye for an eye. Still some out there who believe in the lie of work till you die, of Sunday's apple pie. Death waits for every man. It ain't like cakes from birds. You don't get anything for your money back. On the ball of pop, I tango and cashed it, yeah. Caked in, your job, my job, laughing. Mate, where we've been, upstairs in the back, kid, on slot mob, crop, daft job. I don't wear crap like that, throwbacks, alright. If you're doing something decent, but I'll put your CD on, it's fucking Shaking Stevens. Live tonight. Live tonight. Live tonight. Every night. Tonight, das waren die Sleaford Mods, Key Markets heißt das neueste Werk dieses sympathischen Duos aus Nottingham. Wer die Chance hat, sie mal live zu sehen, auf jeden Fall ein Muss, diese Band. Erfinden das Rad der Musik nicht neu, aber macht auf jeden Fall richtig, richtig viel Spaß, wenn man den Text verstehen würde, mit diesem Nottinghammer Akzent, dann wäre es natürlich noch besser, aber auch so schon wirklich sehr, sehr beeindruckend das Ganze. Josephine Earn ist eine Künstlerin aus Stockholm. Mit ihrer Band The Liberation hat sie eine Platte veröffentlicht mit dem Titel Horse Dance. Darauf gibt es eine schöne Prise Psychedelic Sound zu hören. Die Band auch schon im Vorprogramm von Goat und anderen Bands gewesen und in Schweden auch nominiert worden für irgendwelche komischen Auszeichnungen für beste Newcomer und so weiter und so fort. Hier kommt Josephine Earn and the Liberation mit ihrem Song Sunny Afternoon.